Wissen Sie was? Ich verstehe nichts von Erpressung, ich bin nur Regisseur. Mit einem großartigen Film im Kasten und ich brauche noch eine Einstellung. Puff, ganz einfach. Platz 5. Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück von Peter Chalsom. Bist du glücklich? Fragt der Londoner Psychiater Hektor seine Frau. Würdest du sagen, dass du ein glücklicher Mensch bist? Geht's darum, dass ich noch keine Mutter sein will? Nein, es geht darum, dass Hektor, gespielt vom britischen Shaun of the Dead-Star Simon Pegg, mitten in einer Midlife-Crisis sich selbst die Frage nach dem Glück in seinem Leben stellt. Also begibt sich Hektor auf eine Weltreise, trifft in China, Tibet, Afrika oder den USA Menschen, die ihn am Ende immer wieder diese Frage stellen: Was ist Glück? Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück treibt am Ende auf schöne, verspielte Weise auf die Antwort zu, die der schlaue Professor Christopher Plummer Hektor an seinen Studenten gibt. Wir sollten uns nicht so sehr mit der vielbeschworenen Suche nach dem Glück beschäftigen, sondern eher mit dem Glück beim Suchen. Platz 4. Die geliebten Schwestern von Dominik Graf. Ach, das Lächeln. Ach, das Träumen. Die Erotik, das sexuelle Begehren. Nein, keine nackten Brüste, Hintern etc. Der Blick, vor allem der Blick, in dem sich die Sehnsucht nach Freiheit, nach einem frei laufenden, schwingenden, tanzenden Begehren ausdrückt. Der Wunsch, gegen die Verhältnisse zu leben, gegen die Einschränkung im Kopf, im Unterleib, wie Politik, der Lebensverhältnisse und der Körper in die gleiche Bewegung geraten, wo das eine dem anderen kein Kontrapunkt ist, wo das eine dann, die Revolution 1789, Frankreich, Paris, sich in einer Blutlache auf dem Pflaster zeigt, das Ende des freien Sehnens andeutet, wo auch am Ende die beiden Schwestern, diese wunderschönen Frauen in ihrer Dreiecksbeziehung mit Friedrich Schiller, das Einschränkende, die Eifersucht, wieder packt. Von dem erzählt Dominik Graf in seinem Meisterwerk »Die geliebten Schwestern«. Mit diesen wunderschönen, erotischen beiden, Henriette Conforius und Hanna Herzsprung. Was für ein erotischer Film. Ja, verdammt klug ist er auch, aber eben auch erotisch. Und deutscher Beitrag für die Oscars 2015. Dominik Graf und ein Oscar. Dann gebe ich einen aus. Wir hatten ehrlich gesagt mit etwas ruhigeren Nachbarn gerechnet. Vor allem in eurem Alter. Platz 3. Wir sind die Neuen von Ralf Westhoff. Haben wir die irgendwie erschreckt? Hallo? Die haben mich erschreckt. Die drei Alt-68er, die nach 35 Jahren erneut eine WG gründen, treffen in der Nachbar-WG auf von ihren Leistungswünschen wie Zwängen in die Verzweiflung getriebene junge Leute. Ralf Westhoff unterfüttert seine Komödie mit genauen Beobachtungen aus unserer Realität. So berühren sich in »Wir sind die Neuen« das Saukomische, das leise Melancholische, das versteckt Traurige, aber auch das Dramatische auf schöne Weise. Nach Schoppen und Der letzte schöne Herbsttag, der dritte Film des Müncheners. Spannend, was da noch kommt. Platz 2. Madame Mallory und der Duft von Curry von Lasse Hallström. Liebe geht durch den Magen, aber irgendwann ist der Teelöffel Zucker in der Sahne auf der Schwarzwälder Kirschtorte dann doch zu viel. Lasse Hallströms Multikulti-Kochkomödie über die französische Edelrestaurantbesitzerin und die indische Familie, die es nach Frankreich auf die gegenüberliegende Straßenseite verschlägt, ist wunderbar gespielt, aber es ist doch alles sehr, sehr vorhersehbar. Platz 1. Monsieur Claude und seine Töchter von Philippe de Chauveron. Da war nicht ein einziger Franzose auf der Straße. Wenn der Notar aus der Provinz Monsieur Claude seinen eigenen Rassismus gegenüber seinem jüdischen, arabischen, chinesischen und schließlich schwarzafrikanischen Schwiegersohn outet, nun, das mag menschlich sein, aber diese Geste von »Sind wir nicht alle ein bisschen rassistisch?« zeigt, wie die Komik von Monsieur Claude und seine Töchter es eben uns allen, auch dem kleinen Rassisten in uns, recht machen möchte. Böser wäre besser gewesen. Inzwischen würden allerdings mehr als 1 Million Zuschauer in Deutschland, ich weiß, sie würden mir widersprechen,